3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, Gastkommentar. Vom Verdi-Arbeitskreis Frieden, dem Kollektiv Soziale Kämpfe und von Masch, der marxistischen Abendschule. Im Folgenden hört ihr die Aufzeichnung der Veranstaltung Streikrecht verteidigen und ausbauen. Im Moment fordern vor allem die FDP, die CDU und Arbeitgeberverbände, dass das Streikrecht eingeschränkt wird. Besonders lautstark war das während der Streiks der GDL im Frühjahr des Jahres zu hören. Im ersten Teil bekommen wir daher einen Überblick über die aktuell geforderten Einschränkungen und welche Folgen diese Einschränkungen in Tarifauseinandersetzungen hätten. Wir hören ebenfalls, wie diese Angriffe mit zunehmenden Krisenerscheinungen und dem Ziel, kriegstüchtig zu werden, zusammenhängen. Diese neuen Angriffe treffen auf ein ohnehin stark eingeschränktes Streikrecht. Das Ausmaß und die Geschichte dieser Einschränkungen sind meist sogar vielen gewerkschaftlich organisierten Beschäftigten unbekannt. Daher bekommen wir im zweiten Teil einen Überblick über das Streikrecht und dessen Einschränkungen, aber hören auch Auswege, wie man diese Einschränkungen überwinden kann. Beim Streikrecht geht es natürlich um sehr viel. Nur durch den Zusammenschluss in Gewerkschaften und die Fähigkeit zum Streik bekommen Arbeiterinnen und Arbeiter die Möglichkeit, erfolgreich für höhere Löhne zu kämpfen und erhalten eine hörbare politische Stimme. Daher wird im dritten Teil kurz die Bedeutung des Streikrechts für den Preis der wahren Arbeitskraft und für das Klassenbewusstsein erklärt. Zum Schluss kommen zwei Berichte von konkreten Streikerfahrungen. Einerseits von der Hafengewerkschaft Enedep, deren Mitglieder in Piräus Waffentransporte nach Israel boykottiert haben, und andererseits von Streiks hier aus Hamburg für einen besseren Tarifvertrag im Hafen und gegen den leider gerade erfolgten Teilverkauf der Hamburger Hafen- und Logistik AG an die Schweizer Reederei MSC. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von drei Organisationen veranstaltet. Dem Arbeitskreis Frieden der Gewerkschaft Verdi, dem Kollektiv Soziale Kämpfe und der marxistischen Abendschule Hamburg. Zu allen drei Organisationen findet ihr Links und Infos in der Episodenbeschreibung. Viel Spaß beim Hören. So wie von Sie mich angekündigt hat, kann ich das noch ein bisschen konkretisieren, weil hier nach Alter und Streik gefragt wurde. Ich bin 1956 geboren und im smarten Alter von 22 Jahren, da war ich Student. Also ich konnte gar nicht an der Uni haben wir auch immer gestreikt, aber das war ja was anderes. Dann war ich dort bei einer der historischen ersten großen Kämpfe dabei, die ich begleiten, unterstützen durfte. Das war der Stahlarbeiterstreik 1978/79 im kalten Winter. Es weiß wahrscheinlich keiner hier, worum es ging. Es ist einer der wichtigsten programmatischen Streiks gewesen. Es war der erste Streik für die 35-Stunden-Woche in Deutschland, der IG Metall. Das Ziel wurde verbraten, aber danach gab es ja jede Menge Auseinandersetzungen. Und so. Jetzt wollte ich aber nur kurz sagen, was ich jetzt so hier im Einzelnen vorhabe. So ist mir das auch vorgegeben worden. Also den Zusammenhang von Kriegsertüchtigung und Einschränkung des Streikrechts versuchen im Zusammenhang darzustellen. Harald geht selber nochmal auf die Strukturfragen des Streikrechts selber ein. Das kann ich ihm freundlicherweise überlassen. Das finde ich sehr angenehm. Sondern die Arbeit habe ich nicht. Und das wären dann im Folgenden meine Schritte. Das ist jetzt nicht so viel, wie es da steht. Keine Sorge. Das erste ist deutliche Worte. Wo wird denn eigentlich der Zusammenhang hergestellt zwischen Kriegstüchtigung und Streik? Auf dem zweiten ist es Rückblick auf die Diskussion über Eingriffe ins Streikrecht, die sehr alt ist, eigentlich über 50 Jahre alt. Und dann auf die konkreten Forderungen von heute einzugehen, von FDP. Also unterschrieben hat das einer, der jetzt nicht mehr in der FDP ist, also Wissmann, das habe ich jetzt aber nicht mehr ändern können, und CDU und den älteren auch Forderungen der Arbeitgeber. Und will dann im Weiteren sagen, was es eigentlich im rechtlichen Kontext bedeutet, von der Verfassung her nenne ich das selber dann Notstand durch die Hintertür und komme dann zum Schluss, und das ist auch der Kern der Angelegenheit, um es zu verstehen, darauf, wie bestimmte Schutzbegriffe wie Daseinsvorsorge, Infrastruktur umgekippt werden zu streikabwehrenden Begriffen. Da sozusagen wie aus einem sozialen, gesellschaftlichen Thema plötzlich ein sicherheitspolitisches Thema wird. Sehr schön, eigentlich sehr konzentriert hat die ganze Arbeit mir abgenommen der Kollege Wissmann, der in mehreren Interviews als bahnzuständiger Minister sich geäußert hat über die furchtbaren Zustände in diesem Jahr im Streik und zusammengefasst in der Merkur-Aussage, Sorge nach Wissing-Aussage, gefährdet der GDL-Streik Waffenlieferungen an die Ukraine. Schöner kann man es nicht sagen. Wenn man danach sucht, dann hat man das gefunden. Und dann kommt Wissing selber mit seiner etwas unbeholfen holpernden Art neben den massiven Beeinträchtigungen des Alltags für weite Teile der Bevölkerung, sollten sich die Verantwortlichen ins Gedächtnis rufen, dass in Europa Krieg herrscht. Also das ist so ziemlich schon mal der Ruf mit dem Zaunpfahl. Diese Tarifauseinandersetzung darf nicht zum Sicherheitsrisiko werden. Da werden jetzt viele Sachen aufgerufen und wo man dann sagen kann, alle Achtung, da passen wir mal genauer drauf auf. Und gleichzeitig sind die Forderungen, die dann dahinter stehen, keineswegs so neu, die dort diskutiert werden. Ich mache das einfach mal anhand der Liste oder anhand der Hauptthemen, thematischen Blöcke, wie das in der Vergangenheit sich ergeben hat. Verschärfung einer alten Diskussion nenne ich das. In den 50er Jahren, Mitte der 50er Jahren, fanden die entscheidenden Gerichtsurteile statt, auf der dann unser jetziges Streikrecht auch die Grundlagen beruhen. Das ist das Thema für Harald. Und nachdem es auch sehr ruhig war, immer in Streiks, flackerte die Diskussion zur Einschränkung des Streikrechts sofort mit den großen Streikwellen Anfang der 70er Jahre auf. Dazu gehörten die Streikwellen im öffentlichen Dienst, damals Klunker gegen Willy Brandt, in der Metall- und Druckindustrie, was auch tatsächlich auch immer initiiert war von sehr aggressiven Vorgehen der Arbeitgeber. Und zwischendurch auch immer wieder Stellungnahmen höchster Gerichte. Ihr müsst doch mal das gesetzlich regeln, was da nur in der Verfassung steht. Das könnt ihr doch nicht den Richtern immer überlassen. Die sogenannten Stoß, also im Tarifrechtskommentar heißt es, das Stoßgebet des Bundesverfassungsgerichts, macht doch endlich mal ein Recht daraus. Und einer der schwersten Eingriffe überhaupt, die tatsächlich schon erfolgt worden sind, mittelbar in das Streikrecht, ist das 1988 vollzogene Streichung des Kurzarbeitergeldes für von Streiks Betroffene in nachgelagerten Bereichen, also kalte Aussperrung. Wenn dort in einem Metallbetrieb gestreikt wurde und dann die Zulieferung unterbrochen wurde, dann wurde normalerweise für die folgenden Betriebe Kurzarbeitergeld gezahlt. Wenn aber diese Arbeiter, die dort ausgesperrt wurden praktisch, wenn sie selber dem Tarifvertrag, um der umkämpft wurde, angehörten, dann wurden sie praktisch blank gezahlt und die Gewerkschaft musste alles zahlen. So eine eindeutige Regelung um die Taktik der IG Metall, die sehr erfolgreich gewesen war, 1984 mit Wellenstreiks, mit Unterbrechungen von Prozessketten, um dem entgegenzugehen. Wir haben mit Hunderttausenden demonstriert, auch in Bonn und hier auch in Hamburg, ohne Ergebnis, das ist bis heute Rechtslage. So. Und wenn diese Leute aber profitieren würden, die jetzt einfach kalt ausgesperrt werden von dem Tarifvertrag, der erkämpft werden soll, dann sollen die keine Kurzarbeitergeld kriegen in der Zeit. Und dann musste die Gewerkschaft dafür aufkommen. Und damit wäre sie auf die Dauer pleite gewesen. So. Und und dann der Weiteren ist dann in den 90er Jahren, vor allem natürlich Anfang der 2000er Jahre, das Aufkommen von kämpferischen Spartengewerkschaften ein Anlass gewesen, darüber zu diskutieren. Allerdings auch, muss man dazu sagen, hat man dort entgegen bisherigen rechtlichen Annahmen, die trotzdem mit den Tarifverträgen geschlossen, sie waren einfach zu stark, aber das wurde halt immer mehr sozusagen als Regelungspunkt angefordert. Der Höhepunkt der ganzen Auseinandersetzung, das ist, glaube ich, auch bekannt, sind die Streiks GDL und zwar ab 2020. Weil bis 2020 hatten sich GDL und EVG darauf verpflichtet, Tarifvereinbarungen gemeinsam zu führen. Und deshalb kommt auch diese Zuspitzung jetzt in dieser Diskussion zusammen. Jetzt kommen wir zu dem, was denn eigentlich die Forderungen jetzt sind auf der Seite der Arbeitgeber, auf der Seite von FDP und CDU. Die Forderungen konzentrieren sich auf die sogenannte kritische Infrastruktur der Daseinsvorsorge nur in den Bereichen Transport und Verkehr, Gesundheit, Sozialversorgung, Kitas, Energieversorgung, Brand, Zivilschutz und dann der wunderbare Begriff, ich liebe ihn, Siedlungsabfallentsorgung. Müllwerke. Also, das ist die Müllversorgung. Diese sollen jetzt ausgenommen werden aus den allgemeinen Streikregeln, die es bisher gab. Und für sie sollten gelten verpflichtende Schlichtungsvereinbarungen. Also dies ist ja bisher freiwillig bei Tarifverhandlungen, ob man Schlichter und eine Schlichtungsvereinbarung abschließt, vorher oder nachher oder wie auch immer. Das heißt, es wird ihnen aufgezwungen, eine Schlichtungsvereinbarung einzugehen. Die Besonderheit noch die, dass umstrittene Schlichterinnen, wo man sich nicht einigen kann, sollen qua neutrale Stellen, das ist jetzt als wahnsinnige Vorstellung, per Zwang eingesetzt werden. Wissing, glaube ich, ist sogar so weit gegangen und hat gesagt, man sollte unfähige Schlichter auch absetzen. Quasi der Minister kann da Leute absetzen. Fand ich total tolle Idee. Und Streiks bleiben bis Schlichtungsende untersagt. Das ist in der Regel in jeder Schlichtung sowieso der Fall. Dann die Vorankündigungsfrist. Mindestankündigung von 72 Stunden für alle Formen von Streiks. Ihr müsst dazu wissen, dass in meinem letzten Berufsjahr 2020 war die Mindestankündigung für normale Angestellten und Redaktionsbetriebe 15 Minuten. Also das sollen dann also jetzt 72 sein. Und exakte Ankündigung von Ort und Zeit der Streiks, das ist sowieso heutzutage meistens mit Aufrufen der Fall. Notbetrieb, und das ist der Schlüssel auch in den ganzen Diskussionen, wo auch im DGB leider sehr viel Unklarheit immer in der Vergangenheit geherrscht hat, soll ein Notbetrieb gelten. Notbetrieb heißt eigentlich im Streik, auch tausendmal ausgeurteilt, die Parteien können oder sollten einen Notbetrieb machen, der wirklich die großen Notfälle bearbeitet. Nicht einen reduzierten, regulären Betrieb. Zum Beispiel braucht eine große Druckerei, wie ich sie zuständig war, die mit sehr stark brandgefährlichen Maschinen arbeiteten, die brauchen eine Betriebsfeuerwehr im Betrieb während des Streiks. Das ist ein Notbetrieb, der überhaupt Gefahren abwehrt. Auch bei Krankenhäusern war immer das gleiche Problem, auch häufig von der Gewerkschaft falsch interpretiert, wo man sagt, ein Notbetrieb wird pro Stadt gerechnet, nicht pro Krankenhaus. Sondern die Tätigkeiten, die gerade dringend tätig zu erledigen sind, müssen für diese Zeit gewährleistet sein. Da gab es schon einen Missbrauch mit dem Begriff des Notfallbetriebes. Und jetzt ist es sozusagen hier in extenso auf 50% gesetzt. Das heißt ja im Prinzip 50% der Leistung. Das ist ja Normalmaß der Deutschen Bahn. Also da kann man sich ja auch schon mal ganz beruhigt zurücklehnen als Gewerkschafter. Wenn man nämlich dann die anderen 50% bestreikt, dann hat man Vollstreik. Okay. Dann kommt noch als Punkt noch dazu die Abkühlungsphase. Nach jedem Warnstreik gilt auch eine Pause von 72 Stunden. Das ist insofern schon mal verrückt, weil der Warnstreik, den gibt es gesetzlich gar nicht mehr, rechtlich. Es gibt keine Unterscheidung auf der arbeitsrechtlichen Seite. Ein Streik ist ein Streik. Den Unterschied machen wir in unseren Satzungen in der Gewerkschaft. Und auch in Abkommen vielleicht mit den Arbeitgebern. Grundsätzlich ist ein Streik und Warnstreiks dauern deshalb manchmal mittlerweile 6 Tage oder auch nur 6 Minuten, wie auch immer. Und hier ist diese Frage der für die Abkühlung von 72 Stunden ist gegen die grundsätzliche Rechtsauffassung, dass der Einsatz des mittels Arbeitskampfes davon abhängig ist, wie der Entwicklung der Verhandlungen sind. Das nennt sich Verhältnismäßigkeit und das wäre hier sozusagen, dass das komplett außer Kraft gesetzt ist. Warnstreiks dürfen nicht länger als 4 Stunden dauern. Das war früher bei der Gewerkschaft auch so, weil so lange hat man nämlich kein Geld zahlen müssen, keine Mitgliedsbeiträge, kein Streikgeld. Aber hier ist das so gedacht, dass sie grundsätzlich 4 Stunden nur dauern sollen. Na gut. Und Öffnungsklauseln, das ist jetzt nicht so wichtig, dass man auch nochmal Neuregelungen zwischen den Tarifpartnern dafür vereinbaren kann, außer in der Definition, was kritische Infrastruktur ist. Ich erspare euch jetzt erst einmal nochmal die ganzen Arbeitgeberforderungen, die mehr oder weniger unverändert seit 2003 schon da sind. Da sind eigentlich alle diese Sachen auch mit vorgesehen. Aber da gehört doch dazu Verpflichtung von Beamten zu Streikbruch. Dann, was war das nochmal? Einschränkung der Betriebsratsrechte gegen die Rechtsprechung im Streik und so weiter und so fort. Das ist jetzt im Moment auch nicht so sehr auf der Agenda. Und man wusste auch nicht zuletzt bis vor wenigen Tagen, welche Regierung sollte das denn eigentlich einleiten, diese Gesetzeslage. Das ist ein anderes Thema. Komme ich jetzt nochmal zu dem, was hat das damit zu tun, was sehe ich da drin als möglicherweise einen Notstand durch die Hintertür? Dazu muss man sich mal kurz der Verfassung nähern. Das ist heutzutage nicht schlecht, da mal reingeguckt zu haben. Dort heißt es über die Gewerkschaftsfreiheit oder Koalitionsfreiheit: Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Es wurden nach 1969 im Grundgesetz mehrere Änderungen gemacht in Hinsicht Notstandsgesetze. Um dann Notstandsmaßnahmen in Streiks abzuwenden, hat man dann noch diese Paragraphen aufgerufen und dann geschrieben, dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und so weiter geführt werden. Das ist soweit das geltende Verfassungsrecht. Was aber eben offen ist, und das muss man wissen, es gibt kein gesetzliches Streikrecht, aber man kann auf der Basis der Verfassung gesetzlich weiter normieren, wie gestreikt wird. Und ob welche Einschränkungen dabei nötig sind, dafür muss man nicht Notstand sagen. Man kann auch irgendetwas anderes sagen, dass es sozusagen für das Allgemeinwohl nicht gut ist und jenes und jenes. Und dann hat man am Ende eine Einengung der Spielräume, die nicht einem Notstand gleichkommen, aber doch ihm entgegenkommen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema für die meisten Leute, weil man hat jahrzehntelang durchgestreikt mit Hilfe des Richterrechts alleine und hat immer gedacht, es kann gar kein Streikgesetz geben. Oh doch, das ist unstrittig unter allen Juristen. Das heißt, wenn jetzt versucht worden werden würde, überhaupt ein Streikrecht gesetzlich zu formulieren, dann wären wir mitten in dem Handgemenge drin. Und das ist das, was die FDP, was die CDU regelmäßig aufmacht. Jetzt komme ich zu dem Punkt, das ist so richtig schön unübersichtlich, auch bewusst so gemacht. Das heißt, was heißt eigentlich kritische Infrastruktur und Daseinsvorsorge? Und dazu noch mal eine kleine Vorbemerkung. Die Gewerkschaften sind stolz auf einen der widerlichsten Begriffe, die es überhaupt gibt, Daseinsvorsorge. Ich sage das jetzt immer so, damit die Leute verstehen, wie Geschichte funktioniert. Daseinsvorsorge stammt von 1938 von Herrn Forsthoff, einem Verfassungsrechtler, einem Schüler von Carl Schmitt, diesem Rechtsradikalen. Und er war gedacht als eine Antithese zum Sozialstaat. Daseinsvorsorge ist das, was der Bauer mit seiner Subsistenzwirtschaft, mit seinen Kühen alles schon hat. Er kann immer in seinen Ställen das machen. Aber der deutsche Arbeiter in seinem Silo, in seinem Wohnsilo, der kann das nicht. Und da muss die Volksgemeinschaft helfen und dann für die schlechten Zeiten Daseinsvorsorge zu betreiben. Dieser Begriff ist dann so weiter gewandert und in einer großen, schweren Kontroverse um den Sozialstaat, damals geführt von dem Linken Wolfgang Abendroth, gegen Forsthoff und diese Bande, ist Abendroth unterlegen. Und dann ist aber das, was Sozialstaat wurde, mit dem Titel Daseinsvorsorge eingeführt worden. Also der Herr Vosthoff hat sich nicht ganz durchgesetzt. Aber ihr könnt sehen, wie hier daran gerade in solchen Fragen so alte ideologische Schemata eine Wanderung machen. Und heute machen wir das ohne irgendein Bedenken, benutzen wir das. Jetzt haben wir einen neuen kritischen Begriff, kritische Infrastruktur. Kritische Infrastruktur ist das, was zum Beispiel so etwas Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe benutzt. Das ist ein Bundesamt und die Listen, die dazu aufgestellt werden, sind abgesprochen mit entsprechenden Gremien der Bundesländer. Das ist geeint. Und wir haben ja eben gesehen, dass sie so sagen, die kritische Infrastruktur, das ist das und das und das und das, sagt die FDP jetzt im Moment. Das muss geschützt werden bei Streiks. Und jetzt geht's aber weiter. Gucken wir mal da rein, wie das mittlerweile benutzt wird. Daseinsvorsorge, das kennen wir aus der Gewerkschaft. Alle wollen zur Daseinsvorsorge gehören, so wie bei Corona. Ich bin auch systemrelevant. Also die letzten Journalisten, die ich kannte, die wirklich alles andere als relevant waren, haben sich zu systemrelevant erklärt, damit sie auch noch eine Corona-Prämie gekriegt haben. Und alle diese Prämienhändler haben sich jetzt praktisch auf diese Liste gesetzt und man muss sie nicht durchlesen, es bleibt kein Auge trocken. Also von der Fernwärme, das ist klar, Finanzdienstleister, Börsen, Banken ist kritische Infrastruktur. Viel Vergnügen. Dann gucke ich mich auf meinen alten Sektor, Medienkultur, Rundfunk, Presse, Archive, Museen, Kulturdenkmäler und dann sagt man, naja, okay, aber das Internet, das darf ja noch frei sein. Nein, Telekommunikation, Informationstechnik, das ist eigentlich nichts anderes. Alles abgebildet, womit wir hier jeden Tag zu tun haben. Und das wird zur kritischen Infrastruktur genannt. Also normalerweise würde ich immer sagen, Arsenale von Militär oder so. Nein, es ist das normale bürgerliche Leben, was alle haben. Was meine ich damit? Damit meine ich, wenn das um sich greift, wenn das Kriterium ist, um Streikrechte oder andere Rechte im Krisenfall einzugrenzen, dann gibt es kein Kriterium mehr. Und das Ganze gibt es jetzt auch noch für Kinderfassungen. Kritische Infrastruktur für Leute, die lieber Bilder haben, also Transport, Wasser, Verkehr und so weiter. Der Hintergrund ist natürlich der, dass sie diesen Heimatschutz, wie man das nennt, systematisieren wollten und gleichzeitig damit aber den Begriff immer mehr ausgeweitet haben und letzten Endes dann da gelandet sind. Was ich jetzt damit sagen will am Ende ist, es geht nicht darum, um jetzt zu sagen, morgen steht der große Einbruch in das Streikrecht bevor. Es ist auch nicht so, dass es nur um den Krieg geht. Das reicht Ihnen schon alleine, dass Sie das Streikrecht eingrenzen wollen. Aber durch das Zusammenkommen von Kriegssituation, Militarisierung und Zurüstung wird auch schon mal erst einmal ideologisch ein bestimmter Geist geschaffen. Und dann, wenn das zusammenkommt, gibt es dann auch wahrscheinlich möglicherweise kein weiteres Halten mehr. Und darum ist das meine Position zum Schluss dazu. Was macht man aus all dem? Streikrecht verteidigen tut man, indem man streikt, und zwar richtig. Und Kriegszurüstung bekämpfen wir, indem wir gegen Krieg und Kriegspolitik und Militarisierung des Alltags kämpfen. Und die Frage der Ausrichtung des Streikrechts nach Kriegsmaßstäben ist das allererste, wogegen wir zu kämpfen haben. Und darum ist auch die Frage, was tun, auch nur eine Antwort, was tun. Ich bin Mitglied von Verdi, IGBCE und von MASCH, also sozusagen der geeignete Referent für alle die veranstaltenden Organisationen, aber auch gelegentlich bei der Verdi Antikriegsgruppe oder wie hilf mir noch? Arbeitskreis Frieden, jetzt habe ich's. Auch immer noch ein bisschen Anwalt, Rechtsanwalt, habe ausschließlich Arbeitsrecht gemacht und ausschließlich die Arbeitnehmerseite vertreten. Ich möchte so unjuristisch wie möglich euch darstellen, welche Fesseln jetzt mal unabhängig von dem, was da eventuell auf uns zukommt, jetzt schon existieren. Und zwar, wie gesagt, so unjuristisch wie möglich. Aber ich möchte nicht bei dem Jammern stehen bleiben, welche Fesseln dieses Streikrecht uns für uns bereit hat, sondern ich möchte gerne auch Auswege zeigen, also sozusagen, wie man bis zum gewissen Grade diese Fesseln abstreifen kann. Das ist sozusagen der Inhalt meines Beitrags. Am Anfang möchte ich euch auch in einem relativ unjuristischen Satz erklären, welche Streiks in Deutschland eigentlich nur zulässig sind. In Deutschland sind Streiks nur zulässig, wenn der Streik geführt wird von einer Gewerkschaft, unter Beachtung der Friedenspflicht geführt wird, und zwar um einen Tarifvertrag abzuschließen mit tariflich regelbaren Inhalten und wenn man dies mit dem Arbeitgeberseite abschließt. Das sind sozusagen die fünf Gesichtspunkte, die unter denen ein Streik überhaupt zulässig ist. Das schließt bestimmte andere Streiks aus. Und das, diese vier wichtigsten Felder, in denen das der Fall ist, möchte ich euch gern darstellen. Wie diese Definition dazu führt, dass bestimmte Streiks verboten sind mit dieser Definition. Das erste ist, und das ist ganz, ganz wichtig, das ist das Verbot des politischen Streiks. Der politische Streik verstößt gegen drei Elemente dieser Definition, nämlich es muss mit dem Ziel eines Tarifvertrages gestreikt werden. Bei einem politischen Streik geht es in der Regel nicht um einen Tarifvertrag, sondern es geht um Maßnahmen der Regierung. Es muss mit tariflich regelbaren Inhalten gestreikt werden, also dass man sozusagen das, was man erzwingen will, dass das eben halt auch in einen Tarifvertrag geschrieben werden kann. Und es muss mit der Arbeitgeberseite aus der Auseinandersetzung geführt werden und nicht mit dem Staat. So. Und aus diesen Gründen ist sozusagen in dieser Definition drin, dass das politische Streik verboten ist. Hier wäre ein Beispiel, das ist jetzt übrigens das Hahner-Burchardt-Tor bei dem letzten Streik. Hier wäre ein Beispiel, wenn der Streik darum gehen würde, vom Arbeitszeitgesetz sollen die da oben die Hände weghalten. Das ist übrigens nicht ganz hergesucht, vor allem auch, wenn wir eventuell eine neue Regierungskonstellation haben. Es ist so, dass es eben schon lange Forderungen gibt, das Arbeitszeitgesetz aufzuweichen, insbesondere den 8-Stunden-Tag aufzuweichen. Sozusagen als der ist schon aufgeweicht im Arbeitszeitgesetz, aber es sozusagen noch weiter flexibilisiert werden soll. So, und dann wäre das, weil es sich gegen den Gesetzgeber richtet, ein politischer Streik, wenn man deswegen streiken würde. Obwohl es natürlich um eine Kernfrage der Arbeitsbedingungen sich handelt, wäre das ein politischer Streik, der verboten ist. Jetzt ein paar Beispiele. Es hat trotz des Verbots eigentlich so, ich bin nicht sicher, ob ich nicht irgendein was übersehen habe, aber eigentlich glaube ich meines Erachtens nur einen richtigen gegeben. Das ist der sogenannte Generalstreik gegen das Betriebsverfassungsgesetz von 1952. Das war ursprünglich mal das Betriebsverfassungsgesetz 52 ist ja eigentlich, wieso streikt man gegen das Betriebsverfassungsgesetz, fragt man sich, 1952. Das war das erste Betriebsverfassungsgesetz. Da steckte in den Köpfen der Menschen noch drin, das, was in den Verfassungen stand, zum Beispiel in Hessen, dass die Produktionsmittel in Gemeineigentum kommen sollen und dass eben halt dass es eine Mitbestimmung gibt, eine echte und sowas. Stattdessen kam dann 1952 ein Gesetz heraus mit null Mitbestimmung in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Gerade mal, dass man die Kantinenpreise noch mitregeln konnte oder sowas als Betriebsrat oder Einfluss darauf hatte. So, und diese Enttäuschung hat dazu geführt, dass es zunächst mal im Bereich der IG Druck und Papier, aber auch dann überzeugt das gesamte DGB zu einem Generalstreik von allerdings nur 4 Stunden aufgerufen hat, am Tag der Verabschiedung des Betriebsverfassungsgesetzes. Das war ein politischer Streik, an dem dann die Urteile gefällt worden sind, die Martin schon angesprochen hat, nämlich, dass eigentlich solche Streiks in Deutschland verboten sind. Das ist sozusagen der Anlass, der dann bei dem Bundesarbeitsgericht und so weiter dazu geführt hat. Das heißt, Politischer Streik ist nicht nur so große politische Fragen, sondern auch Dinge wie soziale und wirtschaftliche Themen, wie Rentenalter oder gesetzliche Arbeitszeitverkürzung und natürlich erst recht richtige politische Fragen. Also auch wirtschaftliche Fragen, soziale Fragen wären politische Streiks, wenn sie gegen den Gesetzgeber gerichtet sind. Wie ist das woanders? An der Stelle ist in Italien, in Griechenland, gab es einen Generalstreik gegen Rentenerhöhungen. Legal. Frankreich, wiederholte Streiks gegen die Rentenreform Macrons. Alles keine richtigen Erzwingungsstreiks, sondern eher so Demonstrationsstreiks, aber zulässig. Und in Deutschland wäre das verboten. In Israel hat es sogar einen Streik für einen Waffenstillstand gegeben von einer Gewerkschaft, wenn auch nur an einem Tag. Also von daher sozusagen eine andere Rechtslage und zwar eine viel weitergehende in diesen Fragen auf jeden Fall. So, jetzt ist die Frage, ist eigentlich dieses Verbot des politischen Streiks verfassungsgemäß? Natürlich diejenigen, die darüber zu entscheiden haben, nämlich das Bundesverfassungsgericht, würden sagen ja oder sagen ja. Nur wenn ihr euch das mal anguckt, auch bei einem politischen Streik geht es um die Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen der Arbeitnehmer in diesem Fall. Nicht? Wenn es um das Arbeitszeitgesetz geht, dann geht es um die Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen der Arbeitnehmer. Und dieses Recht, deswegen eine Koalition zu bilden, um das zu fördern und diese Koalition auch, eine Vereinigung, Koalition zu bilden, dass diese Koalition sich auch betätigen kann. Wenn ich das wörtlich nehme, was da steht, wäre ein politischer Streik zulässig. Das ist aber tatsächlich nach der Meinung der Rechtsprechung in diesem Land nicht der Fall. Und zwar auslegendes Richterrecht. Ich will mir das ersparen, zu erklären, wie man dazu kommt. Aus meiner Sicht gegen den Wortlaut. Es lässt sich erklären, aber es ist eben dafür muss man lange studiert haben, um diese Erklärung trotz entgegen dem Wortlaut hinzukriegen, sozusagen. Ich versuche jetzt kurz darzustellen, was man tun kann, um diese Fesseln bis zum gewissen Grade abzustreifen. Man kann sehr häufig politische Forderungen branchenübergreifend beispielsweise, aber auch in einer Branche selbst, in tarifliche Forderungen umwandeln und sie aber weiterhin politisch begründen. Was ich hier an Beispiele genommen habe, ist, 1996 hat die Kohl-Regierung die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gekürzt, durchs Gesetz eingegriffen und gesagt, es gibt für Lohnfortzahlung nur noch 80% und nicht mehr 100%. So, und dagegen haben 30.000 Kollegen bei Daimler gestreikt. Die haben sich natürlich gegen diese Maßnahme der Regierung gerichtet, aber es ging ihnen letztlich um die Durchsetzung ihres Tarifvertrages, in dem 100% weiterhin stand, sozusagen. Also man kann sozusagen indem man das zu einer tariflichen Forderung macht, wir wollen entgegen dem Gesetz, über das Gesetz hinaus, eben 100% Lohnfortzahlung weiterhin. Und dann kann man das eben halt tariflich fordern und damit wird es zu einem legalen Streik. Aber natürlich nur für die Branche, in der man streikt oder in der man kämpft eben halt. In den Betrieben, in denen es dann nicht für eine gewerkschaftliche Organisierung und Tarifvertrag reicht, würde das eben halt möglicherweise hinten runterfallen. Deshalb ist es aber auch so wichtig, dass man trotzdem das weiterhin politisch begründet. Also dass man den Streik wirklich im Grunde führt, nicht nur für diesen Tarifvertrag, sondern für alle, für das letztlich gegen das Gesetz führt, was da gemacht wird. Also politisch inhaltlich. In gewisser Weise ist auch der jetzt gerade stattgefunden habende 70-Tage-Streik für Entlastung in den Unikliniken NRW, das ist, weiß ich, von gehört habe, Tarifvertrag für Entlastung. Da geht es um die Arbeitsbedingungen und es sind eigentlich gesetzliche Regelungen, mit welcher Mindestpersonalbemessung man in den Kliniken arbeiten muss. So, und das wird hier versucht, gewerkschaftlich zu regeln durch Tarifverträge. Und wir werden nachher in dem betrieblichen Beispiel einen Tarifvertragsvorstellung in Berlin bei den Kitas hören, der sehr nah an politischen Thema eigentlich ist, wo es um die Frage der Arbeitsbedingungen in den Kitas, aber eben auch der Inhalte der Arbeit in den Kitas in diesem Tarifvertragskonflikt geht. Ja, so, und wenn man das nicht umwandeln kann in tarifliche Forderungen, dann muss man wohl das in einem auch machen. Also auch dann machen, wenn es eigentlich verboten ist. Und dann muss man sich berufen auf Artikel 9 Grundgesetz. Ich habe es ja ein bisschen erklärt. Und man kann sich berufen auf die internationale also Arbeitsorganisation und die Europäische Sozialcharta, in denen beide, und bei beiden ist die Bundesrepublik Mitglied, in denen beide eigentlich mindestens der individuelle politische Streik zulässig sind. Also im Grunde verstößt die Bundesrepublik auch noch gegen diese Unterschriften oder diese Charta damit. So, man muss es also versuchen, indem man es dann doch macht, weil man es für eine existenzielle Frage hält und weil dort hinter große Masse unserer Kolleginnen und Kollegen stehen. Die Kollegen, die gegen den Kapputsch 1923 in der Weimarer Zeit gestreikt haben, haben letztlich auch nicht gefragt, ob das mit der Weimarer Verfassung zu vereinbaren waren. Sie waren viel und konnten sich durchsetzen, weil sie eine politische Einheit gebildet hatten. So, juristisch kann man in bestimmten Sachen sich auch noch vorstellen, dass man sich auf das Widerstandsrecht, jetzt Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz bezieht. Das würde zum Beispiel greifen, wenn man hier von diesem Land ein Angriffskrieg ausgehen würde. Das wäre ein verfassungswidriger Zustand nach dem jetzigen Situation. Und dann wäre das sozusagen eine Sache, wo man das Widerstandsrecht zumindest benutzen könnte, um sich dagegen zu wehren. Ja, das ist sozusagen das Verbot des politischen Streiks. Das zweite ist, dass im Grunde noch weiter hineingelegt in diesen Artikel 9.3, dass man sagt, es ist auch verboten, gegen die unternehmerische Freiheit oder gegen Kernelemente des unternehmerischen Eigentums zu streiken. Das ist deshalb, weil der Anknüpfungspunkt ist der, dass man, es muss sich um ein tariflich regelbares Ziel handeln oder Inhalt handeln. Und man sagt, das, was unternehmerische Freiheit ist, darf man nicht in Tarifverträgen regeln. Ein Beispiel wäre das, was wir hier in Hamburg und worüber Jana nachher berichten wird bei der HALA, der Verkauf von Eigentumsanteilen der HALA an die MSC-Reederei. Das ist eine, man könnte sagen, es ist ein politisches Streik. Nein, wenn man dagegen streikt. Nein, es ist wohl, weil es hier darum geht, dass der Staat Eigentümer ist, also Privateigentümer dieses Unternehmens, würde man sagen, jeder Eigentümer seines Unternehmens hat das Recht, Teile seines Unternehmens zu verkaufen oder Eigentumsanteile verkaufen. Und das darf man nicht bestreiken. Das ist eine unternehmerische Kernfreiheit, sozusagen mit seinem Eigentum zu machen, was man will, was er will. Und das heißt eben, das wäre sozusagen diese Forderung, die ihr da aufgestellt habt bei der HALA, würde sozusagen gegen dieses Verbot verstoßen. Es wäre kein politischer Streik, sondern ein Verbot, sozusagen ein Streik gegen unternehmerische Kernkompetenz oder Freiheit. Also das bedeutet, kein Streik gegen Verkauf von Eigentumsanteilen, zum Beispiel bei der HALA, das Beispiel, aber auch kein Streik gegen Stilllegung von Unternehmen. Jeder hat das Recht, seinen Betrieb stillzulegen. Der muss ja nicht sein Eigentum weiterhin in dieser Branche einsetzen. Er will es stilllegen, also ist das sein gutes Recht. Beispiele dafür waren der Streik, wo man sich das auch versucht hat zu verhindern. Die HDW-Besetzung, kommt gleich mal ein Bild noch, von 1983 in Hamburg, um die Stilllegung zu verhindern. Oder mit einem anderen Mittel, ein Streik bei der AEG Nürnberg gegen die Stilllegung. Komme ich gleich bei den Auswegen nochmal dazu, wie Sie das gemacht haben. Beispiel wäre Ladenöffnungszeiten. Wäre ein sozusagen, das ist das unternehmerische Recht, wie lange er seinen Laden auf hat. Eine andere Frage ist für die Arbeitszeit, da komme ich gleich nochmal zu von den Kollegen. Aber die Ladenöffnungszeit wäre unternehmerische Freiheit. Oder wenn der Unternehmer sagt, mein Betriebszweck, den bestimme ich alleine und wenn den Kollegen das nicht gefällt, dann dürfen sie jedenfalls dagegen nicht streiken. Ich bestehe darauf zu spekulieren. Und meine Arbeitnehmer müssen sozusagen in einem Spekulationsbetrieb arbeiten oder sie müssen Rüstung herstellen oder sie müssen eben woanders hingehen. Aber ich habe das Recht, über den Betriebszweck alleine zu entscheiden. Und ein Streik gegen die Tatsache, dass du ein Rüstungsbetrieb bist oder ein Spekulationsbetrieb, wäre sozusagen ein verbotener Streik. Das hier ist ein Beispiel für einen verbotenen Streik. 1983, also Morgenpost-Werbung ist deshalb da drin, weil ich das Bild daher habe aus der Morgenpost. Das war, nachdem hier lieber HDW besetzen als zum Arbeitsamt hinhetzen. Das war 1983, wurde in Hamburg eben die Howaldswerft, Deutsche Werft AG, geschlossen. Vorher schon gab es immer mal wieder Massenentlassungen und da gab es auch schon zumindest so Art Warnstreiks. Und hier sieht man die Kollegen, die hier gemeinsam dann diesen Betrieb in der Weise besetzt haben, dass sie die Tore zugemacht haben von innen und sich da eine Woche lang, glaube ich, war es, nicht rausbewegt haben. Im Ergebnis, also es ist ein illegaler Streik, aber im Ergebnis ist es angesichts der Zahl der Menschen, die dahinter standen, ein relativ ohne Probleme abgegangen, was juristische Seite angeht oder Schadensersatz oder sowas. Und die Kündigung war ja ohnehin vorgesehen. Also die kann man als Drohung nicht sozusagen benutzen. Mindestens die Älteren werden vielleicht die einzelne Leute noch wiedererkennen. So, die Frage war jetzt wiederum, ist eigentlich dieses Verbot des Eingriffs in die unternehmerische Freiheit mit dem Grundgesetz vereinbar? Und da geht es wiederum darum, natürlich ist die Frage, ob der Betrieb dort existiert oder nicht existiert, ob da die Arbeitsplätze, die Ausbildungsplätze sind, das ist natürlich eine Frage der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Und das ist eben ein Grund, warum ich Vereinigungen bilden kann, warum ich Koalitionen bilden kann. Und die Koalitionen haben natürlich das Recht, sich zu betätigen. So, deshalb rein vom Wortlaut her wäre das wieder so, dass es eigentlich von der Verfassung her rein wortlausmäßig gedeckt ist, aber das Richterrecht, auch das lässt sich juristisch begründen, will ich mir aber schenken, sagt nein, das ist sozusagen die Verfassung wird von Ihnen anders ausgelegt, als es der Wortlaut aus meiner Sicht hergibt. Wie kann man die Fesseln dieses Verbots versuchen abzustreifen? Da gibt es einmal die Möglichkeit, wenn man sich gegen eine Stilllegung wehrt, dann gibt es den Weg, den die HDW gegangen sind. Die haben sich um diese Frage der Legalität sozusagen nicht geschert, sondern sie haben es gemacht. So, das ist die eine Sache. Aber es gibt eben halt sozusagen so etwas wie eine legale Brücke dazu. Und das ist der sogenannte Sozialtarifvertrag. Das ist eine tolle Leistung von auch namentlich hier ganz in der Nähe tätigen IG Metall-Funktionären, die sozusagen auf die Idee gekommen sind, zu sagen, wir streiken letztlich gegen die Stilllegung, aber wir nennen das nicht Streik gegen die Stilllegung, sondern wir machen, anstatt einen Sozialplan mit dem Betriebsrat zu machen, vielleicht machen wir das auch noch, wollen wir tariflich durchsetzen, dass ein Sozialplan gemacht wird. Unser eigentliches Ziel ist aber nicht unbedingt der Sozialplan, sondern unser eigentlicher Ziel ist sozusagen, die Stilllegung zu verhindern. Also man macht eine Art von Doppelstrategie. Man stellt auch so hohe Forderungen, dass es für den Arbeitgeber möglicherweise schwierig wird, den Betrieb stillzulegen. Dadurch, dass eben halt man den Tarifvertrag für eine hohe Abfindung sozusagen eben halt, und man macht immer deutlich, eigentlich wollen wir natürlich, dass der Betrieb bleibt. Aber wenn es dann sozusagen, Beispiele dafür werdet ihr im betrieblichen Teil hören, von Allnex. Und ein weiteres Beispiel ist eben halt die Streiks der IG Metall, zum Beispiel in Nürnberg bei der Schließung von AEG. Ihr werdet in den Beispielen auch natürlich die Begrenztheit dieses Ausweges sehen. Aber es ist eben halt trotzdem ein sehr wichtiges Mittel, was in ganz vielen Gewerkschaften noch nicht sich rumgesprochen hat. Obwohl es schon seit 20 oder fast 20 Jahren von der Rechtsprechung akzeptiert worden ist, dass das möglich ist. So, ein Beispiel, wo man auch eine verbotene Forderung, wenn man sie gegen die unternehmerische Freiheit in eine tarifliche umwandeln kann, wäre eben statt gegen die Ladenöffnungszeiten zu streiken, dass man eben halt für eine tarifliche Arbeitszeitregelung, die zwar die Länge und Lage betrifft, also dass man eben nach 16 Uhr oder nach 18 Uhr im Einzelhandel laut tariflich nicht mehr arbeiten muss. Das ist noch nicht dasselbe wie die Ladenöffnungszeiten, weil der Arbeitgeber könnte natürlich sich, was weiß ich, Leiharbeiter holen oder keine Ahnung was, die nicht tarifgebunden sind und dann trotzdem den Laden aufrechterhalten. Das ist das Pferdefuß. Aber man könnte auf erstmal sozusagen gegen die Ladenöffnungszeiten damit angreifen, indem man tarifliche Endzeiten festlegt. So, ich werde es jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Betriebszweck. Das ist ein Grenzbereich. Also ich hatte ja das Beispiel Beispiel Rüstung. Im Gesundheitsschutz und vor allem das Beispiel, was ihr nachher im betrieblichen Teil hört, nämlich mit dem von den Kollegen aus Berlin, da geht es tatsächlich darum, dass sie bis zum gewissen Grade auch den Betriebszweck verändern wollen und tariflich und bisher sozusagen eine Form gefunden haben, wie man das wahrscheinlich darum streiten kann, weil es eben halt um eine Verknüpfung von Arbeitsbedingungen für Beschäftigte mit dem guten Zweck für die Kollegen im Krankenhaus oder für die Kinder in der Kita geht. Also diesen Gesichtspunkt verweise ich nachher auf den betrieblichen Beitrag. Jetzt kommt das Verbot eines Streiks, der nicht von der Gewerkschaft geführt wird. Das wäre der Fall deshalb in unserer Definition hier, weil er nicht von der Gewerkschaft geführt wird und nicht mit dem Ziel eines Tarifvertrages. Beispiel dafür wäre, wenn hier bei der HALA jetzt am Tor nicht Verdi gestanden hätte, sondern Streikkomitee. Sozusagen die Kollegen in dem Betrieb hätten sich organisiert und hätten ein Streikkomitee gebildet und sie wollen ein bestimmtes Schichtsystem im Hafen zu Fall bringen oder woanders auch zu Fall nehmen. Was man normalerweise sagen würde, das ist bestenfalls ein Betriebsratsthema. Betriebsratsthema heißt Mitbestimmung, Einigungsstelle und Schlichtung und so weiter, also dabei. So, und ein solcher Streik, der von einem Streikkomitee geführt wäre, und für ein Ziel, was man eigentlich nicht tariflich regelt, wäre eben auch ein verbotener Streik. Wann ist ein Streik von einer Gewerkschaft geführt? Das hat das Bundesarbeitsgericht letztlich gesagt. Das Bundesarbeitsgericht hat nämlich gesagt, was eine Gewerkschaft ist. Da gibt es verschiedene Definitionen, verschiedene Merkmale, die auch vernünftig sind, aber es gibt eben halt Merkmale, die ein solches Streikkomitee, ich gehe nochmal eben zurück, nicht erfüllt. Nämlich, es ist nicht auf Dauer angelegt, sondern es ist eine einzelne betriebliche Aktion. Es ist überbetrieblich nicht, sondern häufig auf einen Betrieb bezogen. Und es ist nicht tarifwillig, sondern es will eine betriebliche Regelung, eine Betriebsvereinbarung von mir aus oder so etwas haben. Solche Ad-hoc-Koalitionen wären sozusagen, die sich aus einem konkreten betrieblichen Anlass bilden und streiken wollen, wären verbotene Streiks, weil nicht von einer Gewerkschaft geführt, weil nicht alle Elemente ein solches Streikkomitee dieser Definition erfüllt. Wäre auch in, zumindest beispielsweise in Frankreich anders. Wenn dort zwei Kolleginnen die Arbeit niederlegen, wäre das ein verfassungsrechtlich erlaubter Streik. Es muss nicht eine Führung durch eine offizielle Gewerkschaft sein, sondern es gibt sozusagen sowas wie ein individuelles Recht auf Streik in der französischen Gesetzgebung zum Beispiel. Beispiel neben dem, was ich vorher eben gesagt habe mit dem Schichtsystem, wäre hier, wenn die Kollegen im Betrieb sagen würden, unsere Betriebsratskollegin, entschuldige, dass ich dich jetzt missbrauche, Jana bleibt hier, wird nicht entlassen. Weil das ist jemand, der hat unsere Interessen vertreten, da möchten wir nicht, dass er geht und deswegen zu streiken. Das wäre ein verbotener Streik hiernach, aber es wäre eben halt eine Sache, die unmittelbar eigentlich die Kollegen angeht und wo sie sich solidarisch zeigen würden und nicht darauf vertrauen, dass es irgendwann ja vielleicht vor dem Arbeitsgericht wieder man auch wieder zurückkommt. Murat Muss brauche ich auch. Das ist der Kollege Betriebsratsvorsitzende von Neupark, der insgesamt, glaube ich, 12-mal versucht worden ist, in Verbindung mit dem Arbeitskampf zu kündigen. Und wo es eben halt gut wäre, wenn die Kollegen ihre Streikführer auch verteidigen könnten, dadurch, dass sie eben halt selber sozusagen für diesen Fall eine Ad-hoc-Koalition bilden. Auch hier ist die Frage, verstößt eigentlich dieses Verbot des nicht durch eine Gewerkschaft geführten Streiks, verstößt das oder nicht auch gegen die Verfassung? Und ich finde, es wird dann sogar noch deutlicher, dass das eigentlich mit dem Wortlaut nicht vereinbar ist, weil auch natürlich geht's bei der Frage, ob Jana bleibt oder nicht oder ob der Streik, ob der Schichtsystem kommt oder nicht kommt, um die Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Es ist also eine unmittelbare Angelegenheit. Und zweitens ist dieses Recht nicht nur für Gewerkschaften gewährleistet, sondern für jedermann, schließt auch jede Frau ein. Und zwar für alle Berufe und für jedermann sozusagen. Trotzdem, auslegendes Richterrecht, solche Streiks wird hauptsächlich geschichtlich mit dem Sinn der Begriffe Koalition und so weiter begründet, warum das sozusagen ein verbotener Streik wäre, wenn man es nicht von einer Gewerkschaft geführt wird. Ich will, es wäre mein Interesse, darüber in der Diskussion nachher zu diskutieren, weil ich natürlich weiß, dass sowas in der Gewerkschaft, was ich jetzt gesagt habe, sehr stark umstritten sein könnte, weil man hat das Gefühl, dass wenn die Gewerkschaften nicht mehr die alleinigen sind, die streiken können, dass dann, sondern es ein individuelles gibt, dass dann sozusagen die eigentlichen Gewerkschaften geschwächt werden. Während meine These eigentlich wäre, nein, beides gehört zusammen und es würde beides stärken sozusagen und auch die Gewerkschaften stärken. So, wie kann man die Fesseln abstreifen eines solchen Verbots? Auch da könnte man, wenn die Gewerkschaft flexibel ist, könnte versuchen, dass die betrieblichen Forderungen durch die zuständige Gewerkschaft übernommen werden. Das stößt dann möglicherweise an die vierte Fessel, auf die ich gleich komme, dass es möglicherweise entweder nicht tariflich regelbar ist oder keine Friedens, das wäre die Kündigung von Jana oder von Murat, nicht tariflich regelbar. Und außerdem könnte es gegen die Friedenspflicht verstoßen, weil der Tarifvertrag gerade noch lange läuft oder so. Ne? Also da jetzt, wenn man das übernehmen will, kann man also im Grunde erst bei der nächsten Tarifrunde mit hineinnehmen. Man könnte versuchen, für bestimmte Sachen im Tarif, also durch die Gewerkschaft, Öffnungsklauseln in Tarifverträge hineinzubekommen, die sagen, die Konkretisierung im Betrieb, die wird nicht dem Betriebsrat übertragen. Also zum Beispiel das konkrete Schichtsystem, was aus der Arbeitszeitlegung des Tarifvertrages folgt, kann betrieblich festgelegt werden, konkretisiert werden und diese betriebliche Konkretisierung macht nicht der Betriebsrat, sondern es macht die Gewerkschaft im Betrieb, sprich der Vertrauensleutekörper, der sozusagen die Berechtigung bekommt, diese Frage tariflich zu regeln. Also eine Delegation dieser Kompetenz durch die Öffnungsklausel und auch der Kompetenz eventuell zu streiken auf untere geordnete Gremien der Gewerkschaft. Auch das wäre aus meiner Sicht zu diskutieren als ein mögliche Fesseln abstreifen. So, und dann gibt es, und auch da werdet ihr einen betrieblichen Beitrag nachher hören, die Möglichkeit, streikähnliche betriebliche Aktionen im Rahmen des Betriebsverfassungsgesetzes zu nutzen. Das ist sozusagen der Versuch, der Streik, der darin besteht, dass sich geschlossen ganze Abteilungen abmelden von ihren Vorgesetzten und zum Betriebsrat gehen, und zwar zur Sprechstunde des Betriebsrats, und dort informiert werden über dies oder jenes, was gerade wichtig ist oder sowas. Also das ist die Wahrnehmung eines Rechts aus dem Betriebsverfassungsgesetz, was aber im Ergebnis den Charakter eines mindestens demonstrativen Warnstreiks hätte oder sowas. Ne? Man kann, auch das ist bei Neupark zum Beispiel gewesen, aber natürlich erst recht bei HDW, und dann gibt es noch viel andere Beispiele, wo man eben sagt, wir Wir machen eine Betriebsversammlung, die sehr lange dauert. Also das längste, von der ich gehört habe, war eine Woche. Bei HDW waren 2,5 Tage, glaube ich, damals. Gibt es auch einschränkende Rechtsprechung zu, aber im Grunde steht nirgendwo, dass eine Betriebsversammlung noch 1,5 Stunden zu Ende sein muss. Man muss natürlich immer Themen bieten. Und zwar Themen, die sozusagen betriebsversammlungstauglich sind. Man muss Politiker reden lassen gegen die Stilllegung oder was weiß ich. So, das ist ja alles zulässig. Und wenn das der Tag rum ist, dann beendet man die Betriebsversammlung nicht, sondern man unterbricht sie und setzt sie am folgenden Tag fort. Und damit ist die Betriebsversammlung dann eben nicht über 1,5 Stunden, sondern über einen längeren Zeitraum. Das sind Ansatzpunkte, die in einer ganzen Menge von Betrieben schon mal genutzt worden sind, um in eine Frage Druck hineinzubringen. Und auch da, wie gesagt, nachher ein Beispiel. Der letzte Fessel, die ich behandeln möchte, ist die Sache mit der Friedenspflicht. Friedenspflicht bedeutet, unter Beachtung der Friedenspflicht war ja schon die Fessel, die ich genannt hatte, ich will erst mal ein Beispiel nennen. Es gab spontane, wenn man so will, wilde Streikwellen in Deutschland, schon längere Geschichte, also schon länger her, aber in unserer Jugendzeit. 69 in der Metallindustrie und 69, da waren die sogenannten Septemberstreiks und es gab 73 eine große Streikwelle, wilde Streikwelle für einen Nachschlag. Das heißt, der Tarifvertrag war abgeschlossen. Die hatten nicht die Inflation berücksichtigt in diesem Tarifvertrag und die Kollegen, im Übrigen da vor allem Kollegen mit Herkunftsländern aus dem europäischen Süden, haben sozusagen gesagt, wir dürfen das bei uns auch. Ist doch völlig klar, dass wenn wir nicht mehr auskommen mit dem Geld, dann sozusagen Friedenspflicht hin oder her, dann streiken wir sozusagen für einen Nachschlag, Inflationsausgleich. Das ist mit mehr oder weniger dies hier relativ guten Erfolg, hier eher weniger Erfolg passiert. Aber es ist sozusagen ein historisches Beispiel dafür, dass die Friedenspflicht sozusagen von unten gebrochen worden ist. Man muss sich darüber klar sein, dass eine Friedenspflicht immer relativ ist. Das heißt, sie gilt nur für die Laufzeit des Tarifvertrages. Wenn der zu Ende ist, ist die Friedenspflicht vorbei. Und sie gilt auch nur für die Dinge, die im Tarifvertrag geregelt sind. Wenn sie dort nicht geregelt sind oder nicht abschließend geregelt sind, dann könnte man deswegen trotzdem während der Laufzeit eines Tarifvertrages einen Streik machen. Ein sehr bedenkliches Beispiel werdet ihr nachher im betrieblichen Teil aus Berlin hören, bei der Kita-Bewegung, wo mit dem Argument Friedenspflicht wirklich, aus meiner Sicht, wirklich schlimm in die Streikbewegung eingegriffen worden ist und auch aus meiner Sicht völlig unzulässig. Friedenspflicht, muss ich nur mal ehrlich sagen, verstößt allerdings nicht gegen Artikel 9.3 Grundgesetz. Es bedeutet eigentlich nur, dass wenn man sich vereinbart hat, für die nächsten 2 Jahre soll die und die Tarifgehalt gezahlt werden, dann bedeutet das eben, dass das, was man vereinbart hat, eben auch halten muss. Das gilt natürlich theoretisch auch in beide Richtungen. Deshalb verstößt es sozusagen nicht gegen 9.3, auch gegen den Wortlaut nicht. Aber meine Beispiele zeigen, dass man sich schon überlegen muss, und zwar durch die Gestaltung der gewerkschaftlichen Tarifpolitik, dass man die Fesseln des Streikrechts oder der Friedenspflicht trotzdem abstreifen muss. Das bedeutet natürlich, das ist jetzt allerdings gut gesagt und nicht unbedingt leicht gemacht, man muss kurze Laufzeiten vereinbaren, damit man sich für kommende Veränderungen eben halt gerüstet ist. Allerdings kann das tatsächlich auch zum Gegenteil ausführen, wenn man nicht stark genug ist, sich dann, wenn der Arbeitgeber es verändern will oder wie jetzt bei VW um 10% kürzen will, dann wäre es gut, man hätte die Friedenspflicht noch oder so in der Frage. So, das muss man natürlich abwägen, wie die Kräfteverhältnisse sind. Dann kann man bestimmte Dinge, um nicht gegen die Friedenspflicht zu verstoßen, kann man bestimmte Regelungen in Tarifverträgen gerade nicht abschließen. Das ist übrigens sehr erfolgreich gemacht worden bei dem Thema Sozialtarifvertrag. Da gab es in ganz vielen Tarifverträgen so kleine Regelungen, wenn du mal betriebsbedingt entlassen wirst, kriegst du ein halbes Gehalt oder irgendwie sowas. So, und dann haben die Gerichte gesagt, du willst jetzt gegen die Stilllegung für einen Sozialtarifvertrag kämpfen. Guck doch mal in dein Rationalisierungsschutzgesetz, Schutzabkommen, da steht doch drin, was man kriegt. Also du hast Friedenspflicht, weil das im Tarifvertrag geregelt war. Und deshalb hat die IG Metall tatsächlich alle diese Klauseln, Rationalisierungsschutzabkommen, gekündigt, sodass sie jetzt im Prinzip streikfähig ist beim Kampf gegen Massenentlassung oder Stilllegung. Das bedeutet, also das muss man berücksichtigen, auch bei dem Fall, den ihr nachher aus Berlin hören werdet. Das andere hatte ich vorhin schon gesagt, will ich also im Grunde nicht nochmal groß wiederholen. Man kann Öffnungsklauseln vereinbaren für die Tarifverträge und man delegiert diese Frage zur Stärkung der Gewerkschaften im Betrieb auf die betrieblichen Gewerkschaftsgremien und damit natürlich auch die Entscheidungskompetenz. Die Gewerkschaft gewinnt plötzlich in den Betrieben an Bedeutung und nicht nur der Betriebsrat, sondern die Gewerkschaft gewinnt an Bedeutung, weil sie die Kompetenz hat, das zu regeln. So, und das würde natürlich bedeuten, dass man das dann auch demokratisch gesehen nach unten delegieren müsste. So, was das letzte Mittel wäre, wo ich aber nicht unbedingt für raten möchte, ist, dass man eventuell auch mal, die Arbeitgeber haben das schon wiederholt getan, dass sie sagen, wir kündigen den Tarifvertrag fristlos, weil sich die Bedingungen so gravierend geändert haben, dass es gar nicht mehr zu verkraften ist. Das ist dann natürlich im Endeffekt eine Machtfrage. Und derjenige, der meint, weil er stark genug, dass er die fristlose Kündigung, auf die er sich beruft, dann auch zu einer Besserung zu bringen, der kann sich darauf berufen. Und bisher hat es allerdings meistens die Arbeitgeberseite getan. So, die Fesseln, die ich nicht behandeln möchte, aber auch interessant sind das fehlende Streikrecht für Beamte, das fehlende Streikrecht, eingeschränkte Streikrecht, bisschen in Bewegung in kirchlichen Einrichtungen und das Tarifeinheitsgesetz, was insofern eine Besonderheit ist, weil es nicht den Streik selbst verbietet, aber spielt vor allem bei den Kämpfen in der Bahn eine erhebliche Rolle in der Auseinandersetzung zwischen GDL und EVG. Es würde aber zu weit führen, wenn wir dieses Thema machen würden hier. Vielleicht mal, wenn es Interesse gibt, eine Folgeveranstaltung zu dem Thema oder so. Leider hat die GDL auch bei unseren betrieblichen. Wir hatten die immer mit auf dem Zettel, aber sie haben unsere Veranstaltung bestreikt. Okay. Ja. Wir gehen eigentlich davon aus, dass das die meisten in diesem Raum schon wissen werden, was ich gleich sage. Trotzdem halten wir es für wichtig, uns auch nochmal vor Augen zu führen, um zu verstehen, worum es eigentlich geht, wenn wir von Streikrecht sprechen oder die Berichte aus den Betrieben von den Kollegen hören. Die Ausgangssituation, die wir als Arbeiter in diesem System haben, ist eine, dass wir dazu gezwungen sind, unsere Arbeitskraft zu verkaufen, um zu überleben. Auf dem Cartoon hinter mir ist das dargestellt. Wir sehen diese große Menge an Leuten, die vor dem Betriebstor, vor dem Werkstor stehen. Alle wollen rein und ein Manager stellt sich vor das Betriebstor und hat da eine Auktion begonnen. Eine Auktion nach unten. Ne? Wer macht's für 5,10 Euro, wer macht's für 4,50 Euro und so weiter. Und dieser Cartoon zeigt nicht nur die Arbeiter, die ihre Arbeitskraft verkaufen wollen, sondern er zeigt auch, die Arbeiter stehen in Konkurrenz zueinander. Nicht alle können rein, alle wollen rein, alle müssen rein, um einen Lohn zu bekommen, um zu überleben. Und so durch diese Konkurrenz drückt sich der Lohn und drückt sich natürlich auch die Lebensverhältnisse der Arbeiter. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn sich all diese Arbeiter zusammentun in der Gruppe, um in der ökonomischen Sprache zu bleiben, ein Kartell bilden und sagen, unter diesem Preis verkaufen wir nicht unsere Arbeitskraft, unter diesem Stundenlohn gehen wir nicht hinter das Werkstor. Und genau das ist es, was bei einem Streik passiert. Durch die Verknappung von dem Angebot kann der Preis in die Höhe getrieben werden. Streiks und Arbeitskämpfe sind in diesem System, wo die Arbeiter vom Werkstor stehen oder generell, wo die Arbeiter ihre Arbeitskraft verkaufen müssen an die Kapitalisten, Wichtig, weil ohne diese Streiks, ohne die Kartellbildung, der Preis der wahren Arbeitskraft, der Lohn der Arbeiter immer weiter gedrückt werden würde und damit der Lebensstandard der Arbeiter in Armut verfallen würde. In den nächsten Folien wollen wir uns anschauen, was mit dieser wahren Arbeitskraft hinter dem Werkstor passiert und werden da auch die relative Beschränktheit von dieser Koalitionsbildung, von den Streiks sehen. Vorher nochmal zusammengefasst, wir leben in einer Gesellschaft, in der Arbeitskraft gekauft wird von Kapitalisten, von Arbeitgebern. Das unterliegt den Gesetzen, denen alle Waren, die verkauft werden, unterliegen. Das heißt, nach Angebot und Nachfrage wird verkauft. Wenn wenig Angebot da ist und viel Nachfrage, steigt der Preis. Und der Preis wird bestimmt durch die Konkurrenz zwischen den Arbeitern. Hier auf der Folie schauen wir, was mit der Arbeitszeit passiert hinterm Werkstor und warum der Streik relativ begrenzt ist, ist deshalb, weil das, worüber wir gerade gesprochen haben, der Preis, die Streiks, der Lohn, ist dieser kleine rote Teil, den ihr am Anfang vom Balken seht. Das ist der Lohn, der ausgezahlt wird. Was wir hier auf dem Balken sehen, das ist der Arbeitstag oder genauer der Wert, der über den Arbeitstag produziert wird, der aus der Arbeitskraft resultiert. Der Reichtum, der Wert, der hier erarbeitet wird, fließt aber nur in einem geringen Teil zurück an uns Arbeiter als Lohn. Und der Rest, die Mehrarbeit, das Mehrprodukt, stecken sich die Kapitalisten ein. In dieser Grafik sind das 2 Stunden, die insgesamt als Lohn ausgezahlt werden und der Rest nicht. Und dieser Widerspruch, diese Produktion der Arbeiter bei privater Aneignung der Kapitalisten, ist der Grundwiderspruch in unserer Gesellschaft und erklärt viele der Konflikte, alle der Konflikte, die wir zwischen den Arbeitern und der Arbeitgeberseite haben. Zum Beispiel hier unten sehen wir, wie das in Relation zu dem Konflikt um die Arbeitszeit steht. Wir haben gehört gerade eben, die 40-Stunden-Woche soll aufgeweicht werden, 8-Stunden-Tag soll aufgeweicht werden. Es erklärt, warum so sehr sich gegen die Einführung des 6-Stunden-Tages geführt wird. Es geht um diesen Brocken Mehrarbeit, diesen Brocken Mehrprodukt, der mehr drin ist, wenn länger gearbeitet wird und der eben auch weniger drin ist, wenn weniger gearbeitet wird. Diese Aneignung des Mehrproduktes kann nicht durch Streiks verändert werden. Was geändert werden kann, ist, wie viele Stunden als Lohn zurückfließen. Was aber nicht geändert werden kann, ist, dass immer noch das Mehrprodukt von der Arbeit sich angeeignet wird. Ohne diese Aneignung vom Mehrprodukt würde es keinen Profit geben und würde es in dieser Wirtschaftsweise gar keinen Sinn geben, dieses Unternehmen weiterzuführen. Wir sehen also, Streiks darf man nicht überschätzen, man darf sie aber auch nicht unterschätzen. Denn Streiks bilden in diesem System, in dem Verkauf der Arbeitskraft, eine notwendige Selbstverteidigung gegen Verarmung, schaffen uns Luft zum Atmen und schaffen uns die Möglichkeit zu lernen, wie man kämpft. Denn auch wenn nur aus Selbstverteidigungsgründen gekämpft wird, lernen trotzdem wir, wie man zusammensteht, wie man sich organisiert und wie man geschlossen vorgeht. Genau, und genau das wollen wir heute auch weitermachen. Ich hoffe, diese kurze Einführung war irgendwie gut. Ich glaube, es ist wichtig, das vor Augen zu haben, weil genau das ist der Konflikt. Und genau diese Augenhöhe, die durch Streiks hergestellt wird, im Konflikt zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, wird durch die Einschränkung des Streikrechts angegriffen. Und das ist dieser wichtige Teil, diese Kämpfe, die wir führen, die dürfen wir uns nicht einschränken lassen. Genau, danke. Gleich vorweg, ich bin nur der Ersatz für meinen lieben Kollegen Kai Jäger, der heute eigentlich hier sein sollte und ausgefallen ist. Genau, lauter. Ich habe gleich als Vorwarnung vorweg eine relativ schwache soziale Batterie. Wenn ich also leiser werde, schreibt mich einfach an. Wenn ich unverständlich werde, dann bitte auch. Und aus dem Zusammenhang gerissen irgendwas erzählt, dann dürft ihr mich auch gerne unterbrechen. Ich muss ein bisschen ausholen, um zu diesem Thema tatsächlich verständlich was zu sagen. Wichtig, Martin und Harald haben ganz viel vorweggenommen zu dem, was bei uns im Betrieb zu diesem sogenannten Willensstreik oder der spontanen Arbeitsniederlegung auch geführt hat. Und das war nicht nur der MSC-Deal, sondern eben auch eine Vorgeschichte. Die Haller ist ein Konzern mit ca. 6.500 Beschäftigten, 3 Terminals in Hamburg, Container-Terminals, Rheiner Hafen-Umschlag und zusätzlich noch ein bisschen Fruchtumschlag auf einem kleineren Terminal. Das spielt hier jetzt aber eher nur Nebenrolle. Wir haben auch international Terminals, das spielt in diesem Fall eine Rolle, in Triest, in Tallinn und in Odessa. Und wir sind viele, viele, viele Jahrzehnte mit einem Tarifvertrag ausgestattet gewesen, der eine sogenannte erweiterte Mitbestimmung hatte. Das war der erste Tarifvertrag, der innerhalb der HALA überhaupt abgeschlossen wurde und noch vor dem Betriebsverfassungsgesetz, der dafür gesorgt hat, dass die Betriebsräte bestimmte Strukturen wirklich mitbestimmen durften, nämlich organisatorische Änderungen, ganz wichtig, und auch bei Kündigungen ein tatsächliches Mitspracherecht hatten, was dann in Schlichtungsverfahren geendet ist. So, das heißt, der Arbeitgeber musste wirklich auf Augenhöhe mit den Betriebsräten arbeiten. Circa 2020 wurde unser damaliger Konzernbetriebsrat zu einer Veranstaltung eingeladen, bei dem man ihnen mitgeteilt hat, dass ein sogenannter Umstrukturierungsprozess für den gesamten Konzern stattfinden soll, maßgeblich ja zur Gewinnmaximierung, zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten und im Zuge dessen auch dem Abbau von Arbeitsplätzen, wie die HALA das beschrieben hat, zu dem Zeitpunkt natürlich noch sozialverträglich durch Rentenabgänge und Altersteilzeitabgänge. Danach folgte erstmal eine ziemlich lange Phase von Nachfragen auf der BR-Ebene und im Jahre 21 ging das Ganze dann so ein bisschen in die Richtung der tariflichen Ebene mit Verdi. Wir haben einen sehr hohen Organisationsgrad. Ich glaube, das wissen die meisten im Hafen. Ist Verdi mit fast 90% an den Terminals jeweils organisiert. So, wir brauchten aber niemals oder hatten bis dahin auch keine Streikkultur, weil wir sie einfach nicht benötigt haben, weil viel eben über diese Schiene der Betriebsräte abgelaufen ist. Das war nicht unbedingt immer förderlich, meiner Meinung nach. Als ich 2006 angefangen bin, habe ich etwas vorgefunden, was ich immer sehr erstaunlich fand, nämlich tatsächlich Betriebsräte, die an der gewerkschaftlichen Ebene entweder kämpferisch, also an einer kämpferischen Ebene vorbeigearbeitet haben, sozialpartnerschaftlich, oder Vertrauensleute, die glaubten, dass sie tatsächlich Arbeit leisten, aber eigentlich irgendwie nur so eine betriebliche Nebenrolle von Agitatoren angeleitet erfüllt haben, so Erfüllungsgehilfen. Was mich dazu gebracht hat, relativ frühzeitig Vertrauensfrau zu werden. Und wir haben dann ungefähr 10 Jahre lang in dem Laden einen ganz neuen Vertrauensleutekörper aufgebaut und umstrukturiert, was dann darin endete, dass wir tatsächlich irgendwann, jetzt wird's wichtig, gleichzeitig dieser Prozess gestartet ist, dieser Umbaumaßnahme, und 22 unsere erste eskalative Lohnrunde stattgefunden hat, in der viel aufeinander getroffen ist. Die Beschäftigten haben das erste Mal für sich festgestellt, dass sie nicht genug Informationen bekommen, dass ihre gewerkschaftliche Organisation vielleicht jetzt auch mal gefragt ist und dass es nicht mehr nur um reinen Geldwert geht, sondern darum, dass wir hier jetzt soziale Errungenschaften auch auf der einen Seite erhalten müssen. Wir haben kein politisches Streikrecht und dieser Mitbestimmungstarifvertrag wurde relativ zeitgleich gekündigt, sodass klar war, der Konzern will auch in eine ganz andere Richtung. Und als wir 22 in diese Lohnrunde reingegangen sind, war das Erste, worauf wir hingearbeitet haben, die tarifliche Ebene auf Streik einzustellen und zu sagen, also wir sind jetzt an dem Punkt. Hier finden auf allen Bereichen innerhalb der Häfen in Gesamtdeutschland finden Umstrukturierungsprozesse statt. Und das jetzt dürft ihr euch gerne mal darauf einstellen. Seit 1974 hat hier kein Mensch mehr gestreikt und wird langsam mal Zeit. So. Nach einigen Verhandlungsrunden, ich bin selbst Mitglied dieser Bundestarifkommission, die das damals entschieden hat, hatten wir die typischen Zweifler, also Betriebsräte, die seit 20 Jahren und länger irgendwie die Tarifkommission besetzt hatten, dann auch gekippt und sind in den ersten Streik gegangen. Wir haben viele Runden verhandelt. Bei uns ging es um soziale Angleichung, auch der Bereiche, die im unteren Lohngefüge sind. Und das Ganze ist dann relativ schnell politisch auch aufgefangen worden. So, wir haben viel Unterstützung aus ganz vielen anderen Bereichen, nicht nur aus Häfen, sondern wirklich auch aus Kreisen der Flächenbetriebe erfahren. Ein ganz spezielles Beispiel war eben Daimler in Bremerhaven, die uns massiv unterstützt haben. Und genau, so sind wir also in die ersten Streikmaßnahmen noch relativ positiv gestimmt. Ich glaube, es war die vierte, fünfte Verhandlungsrunde. Da spitzte sich das dann schon zu und dann kam der typische... Jeder, der das kennt, der mit Verdi arbeitet, der weiß das. Irgendwann schaltet sich dann die Etage von oben ein, wenn sie merkt, es wird zu mächtig. Das Ganze wird zu politisch und sie haben da keine Handhabe mehr drin. In dem Fall war das bei uns Christine Behle, die sich dann da eingeschaltet hat und relativ schnell klargemacht hat, hier ist der sozialpartnerschaftliche Aspekt gefragt. So, dann wurden wir innerhalb der Tarifkommission relativ stark bearbeitet. Man hat uns dann vorgeworfen, verschiedenen Mitgliedern, dass wir nur des Streikes wegen streiken wollen und das völlig sinn- und ziellos. Und dass das Ganze gar keine Relevanz hätte, das hätte gar keinen Lohnrundenbezug. Die Menschen waren aber schon an dem Punkt, dass sie festgestellt haben, das ist also Selbstermächtigung. Also so fühlt sich das Ganze an. Das hat sich gut angefühlt für viele. Ja, so sind wir dann irgendwann nach weiteren Runden in eine Situation gekommen, bei der die Arbeitgeber, ich glaube, es waren 20 verschiedene Betriebe, dann gegen den Streik vor Gericht gegangen sind. Und während wir da noch gestanden haben und gedacht haben, das können wir ja nur gewinnen, weil alles ist eigentlich auf unserer Seite, hat Verdi einen Vergleich abgeschlossen. So. Und damit waren wir dann so weit ausgehebelt, weil Teil dieses Vergleichs war, dass wir dreimal verhandeln innerhalb eines Zeitraums von 6 Wochen, aber ohne streiken zu dürfen. Wir waren also vollkommen eingeschränkt in diesem Streikrecht. Und wenn man dann so eine lange Zeitspanne hat, dann verliert man auch die Beschäftigten im schlechtesten Fall. So, und genau das ist auch bei uns passiert. Das heißt, das Ganze ebbte dann langsam leider wieder ab und der Frust war so groß, dass er sich in beide Richtungen gedreht hat. Also einmal auf die Gewerkschaft selbst, aber auch auf die Vertrauensleute, die vor Ort die ganze Organisation übernommen haben. Dann sind wir weiter mit unseren Beschäftigten konfrontiert worden mit allen Änderungen, die sich ja quasi aus diesem Transformationsprozess, wie Arbeitgeber ja immer so schön sagen, ich nenne es lieber Rationalisierungsprogramm, ergeben haben, sind die in dem Betrieb vorangeschritten und haben die Beschäftigten zum Großteil wirklich sehr stark verunsichert. Also sie haben ihnen immer wieder klar gemacht, dass wenn das nicht passiert, dass man eben an die Grenze kommt und man sei nicht in der Lage, bei einem EBIT, also bei einem Gewinn, der zu dem Zeitpunkt noch bei 1,5 Milliarden lag, ne? So, sei man nicht in der Lage, die Läden wirtschaftlich zu führen und hat unheimlich viel Trouble gemacht mit Leuten und kriegt euren Arsch an die Wand. Also Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ausdrücke. Also entweder ihr sorgt jetzt dafür, dass ihr einen festen Punkt habt, an dem ihr euch jetzt orientiert und nach oben arbeitet und ihr arbeitet mit uns gemeinsam. Ansonsten seid ihr bald irgendwann weg. So. Und das kriegten wir ehrlich gesagt auch nicht mehr eingefangen, weder auf der gewerkschaftlichen Ebene noch auf der Ebene der Betriebsräte. Die Beschäftigten sind dann irgendwann relativ fix dem Arbeitgeber gefolgt, zumindest in vielen Punkten. So, jetzt sind wir mittlerweile dann im Jahr 23. Die Kolleginnen und Kollegen sind schon vollkommen gepestet nach 2 Jahren, in denen wir nichts weiteres Großartiges machen durften. Und jetzt kommt MSC dazu. Am 13. September hat man dann obendrauf veröffentlicht, dass die 69 oder 67% waren es, glaube ich, ganz genau, 67% städtischer Anteil der Stadt Hamburg an der Hala zu 49,9% an die Reederei MSC verkauft werden sollen. Aber nicht ein Teil des Terminals, sondern eben des gesamten Konzerns. Womit sich eine Situation ergibt, dass ein nicht nur sehr fragwürdiger Reeder in ein Unternehmen, in ein städtisches Unternehmen hineinkommt und privatisieren will, sondern er bringt ein vollständiges Portfolio mit aller Tätigkeiten, die man bereits in diesem Betrieb abdeckt. Alles von Transport über Schienentransport, LKW, Schiffsabfertigung und so weiter und so fort. So, ab hier sind dann, glaube ich, auch viele mit dabei gewesen, im Gesamt 23 und auch in 24 gab es viel Termine mit der Hamburger Bürgerschaft, mit einzelnen Abgeordneten, mit politischen Organisationen, mit allen möglichen Beteiligten, die das hätten verhindern können, dass hier eine weitere Privatisierung umgesetzt wird. Unsere Beschäftigten selber haben sich aus der Situation irgendwann einfach weitestgehend zurückgehalten, weil die sind auch nicht mehr mitgekommen. Das hat man sehr stark gemerkt. Die sind einfach nicht mehr in den Prozess eingestiegen, wussten auch nicht mehr, wohin die Reise geht. Und daraufhin hat sich die Gruppe Notruf 040, die vielen, glaube ich, ein Begriff ist, auch gemeldet betrieblich und hat gesagt, wir brauchen einen größeren Umfang. Wir brauchen nicht mehr nur den Blick jetzt auf die Hala und das, was MSC jetzt macht, sondern das ist ja ein generelles Thema der Privatisierung. Und ohne Streikrecht und ohne alles kommen wir hier nicht weiter. Politischer Streik ist hier an der Stelle nicht möglich. Und die Kolleginnen und Kollegen haben dann wirklich viel getan, Regeltreffen hier abgehalten und das Ganze nochmal deutlich verzögert. Schlussendlich wurde dann von der Hamburger Bürgerschaft aber doch in einer finalen Sitzung beschlossen, dass die Hala verkauft wird. Und bis jetzt ist der Kauf nicht ganz vollzogen, weil eine Zustimmung fehlt. Das ist die des Terminals in Odessa in der Ukraine. Wir wissen, dass bis zum 20. November ist da der Cut-off. Wenn bis zum 20. November keine Zustimmung vorhanden ist, dann muss dieser ganze Prozess von vorne gestartet werden. Wir wissen aber auch, dass auf politischer Ebene dahin gearbeitet wird, dass er zum 20. beendet wird. Von daher bleibt das sehr interessant. Was hätte uns ein politisches Streikrecht gebracht? Also erstmal hätten wir an der Stelle die Frage der Privatisierung und der Daseinsvorsorge, die hätten wir stellen dürfen. Die hätten wir stellen können. Das konnten wir an der Stelle nicht, auch nicht mit gewerkschaftlicher Unterstützung, also nicht mal mit kämpferischer gewerkschaftlicher Unterstützung. Man wird eingedämmt von der Politik in jeglicher Form. Soweit man denkt, man hat einen Schritt nach vorne gemacht, kommt irgendjemand und reguliert dich mit Bereichen, die du einfach nicht anpacken darfst. Und das hat uns an der Stelle leider auch dazu gebracht, dass wir irgendwann in diesem Prozess einen Sozialtarifvertrag, wie er vorhin hier ausgeführt wurde, begonnen haben zu verhandeln. Und der wird einen Ausschluss betriebsbedingter Beendigungskündigung zum Kern haben. Jetzt ist es schwer, ehrlich gesagt, mit seiner eigenen Mannschaft darauf hinzuweisen, dass das vielleicht gar nicht so gut ist. Weil du brauchst kämpferische Menschen und du kannst vielleicht einen Tarifvertrag schließen, der steht dann auf einem Papier und der ist aber nicht bestreitbar. Du kannst den also kämpferisch nachher nicht in irgendeiner Form weiter ausbauen. So, und das ist ein Riesenproblem. Und wenn da jetzt so ein Kündigungsschutz drinsteht, so eine Information verteilt sich in den Betrieben unglaublich schnell, dann kriegst du aber auch den Druck aus der eigenen Mannschaft. Und wir haben mehrere Tarifverträge, die auf dieser Ebene verhandelt werden. Sozialpläne zusätzlich, Interessenausgleiche, also die Änderungen abfedern sollen. Das Ganze ist ein riesengroßes Konstrukt geworden, aus dem, ja, da sitzen wir jetzt seit anderthalb Jahren drin, täglich, ich glaube, 3 bis 4 Stunden mindestens. Wir haben 6.500 Seiten Papier in den letzten 24 Monaten bearbeitet. Ist unglaublich, worauf Unternehmen so kommen, um noch mehr Geld zu machen, wo eigentlich schon Geld vorhanden ist. Und wir gucken gerade so ein bisschen zu, wie wir auch auf der gewerkschaftlichen Ebene eben dahin gedrückt werden. Also wie man uns erklärt, dass es wichtig sei, dass wir jetzt alle Beschäftigten so weit absichern und ihnen das Gefühl vermitteln, es ist alles cool und gut, ihr werdet einfach nur immer weniger. Also durch normalen Abbau, durch Alter, ja, also der Altersdurchschnitt auf den Hala-Terminals liegt bei 47,7. Also wir sind wirklich keine junge Belegschaft. Aber die Arbeitsverdichtung scheint da einfach keine Rolle zu spielen, weil bis so ein Laden dann irgendwann mal mit Automatisierungsmaßnahmen durchstrukturiert ist, bis dahin bleibt die Arbeit bestehen. Am 7. November 23 saßen wir als Vertrauensleute im Zuge einer ganz anderen Diskussion im Betrieb. Und genau zu diesem Zeitpunkt, als wir mit den Beschäftigten in einer Versammlung waren, hat unser Vorstand zusammen mit den Verdi-Arbeitnehmervertretern unseres Aufsichtsrats veröffentlicht, dass die Hala dem Verkauf der Aktien zustimmt an MSC. Das war natürlich ein absoluter Schlag ins Gesicht in dem Moment, weil keiner verstanden hat, erstens, warum stimmen unsere Arbeitnehmervertreter zu? Also sie hätten überstimmt werden können, das ist in einem Aufsichtsrat normal. Man muss dem aber nicht auch noch zustimmen. Das ist das Erste. Und zweitens, warum verkündet man das ganz genau in diesem Moment, wo man weiß, dass das hier jetzt gerade wirklich viele Menschen im Betrieb sitzen? Das hat zu wahnsinnigen Tumulten geführt. Und die Reaktion darauf war, dass die Belegschaft selbstständig gesagt hat, so pass auf, jetzt ist Schluss. Wir treten in einen sogenannten wilden Streik, eine spontane Arbeitsniederlegung und wir fordern an der Stelle gemeinschaftlich, dass Herr Dressel und Frau Leonhardt hier auf das Gelände kommen und sich mit uns auseinandersetzen, also hier persönlich direkt vor Ort. Ich glaube, das erste war erstmal eine Handlung der Selbstermächtigung. Das hat eine unglaubliche Euphorie ausgelöst. Und dann sitzt man da so die ersten 12 Stunden und denkt, wer kommt denn jetzt noch dazu? Weil wir blieben irgendwie das einzige Terminal der drei Hala-Terminals, aus dem Belegschaft kam. So, dann hat man versucht, Kontakte aufzunehmen zu den anderen Bereichen und hat gesagt, ey, ihr müsst jetzt ganz dringend dazukommen, weil wir müssen jetzt an der Stelle tatsächlich, also hier muss der Hafen stillgelegt werden. So, und das ist nicht passiert. So, und nach 24 Stunden waren dann die Beschäftigten auch an dem Punkt, dass sie gesagt haben, wir bleiben jetzt hier wahrscheinlich alleine. So, und entweder verlieren wir jetzt an der Stelle irgendwie alle unseren Job oder wir gehen jetzt wieder zurück. Und daran ist es dann auch schlussendlich erstmal geendet. Die Beschäftigten sind in den Betrieb zurückgegangen. Ich glaube, es war einen Tag später. Da stand der Vorstand dann auch auf allen Terminals und hat die ganzen Gruppen vor Ort bearbeitet und ihnen erklärt, was so passiert. Wenn man dann eine spontane Arbeitsniederlegung vonstatten bringt. Und das hat einen richtig bleibenden Schaden hinterlassen. Über die nächsten Wochen gab es dann eine ganze Reihe von Abmahnungen. Zu der Zahl kann ich nicht sagen, aber es waren sehr viele, sehr, sehr viele. Einige der Beschäftigten haben zwei Abmahnungen bekommen, weil eben zwei Schichten bestreikt wurden in ihrem Fall. Und damit waren die stillgelegt. Das ist einfach so. Dann hat man einen Menschen in diesem Konzept oder in diesem ganzen Konstrukt gekündigt. Und ja, das hat dann den Rest aufgesetzt. Ne? Damit war dann auch totale Ruhe, zumindest im Hafen. Und an diesem Punkt befinden wir uns jetzt immer noch und versuchen die Beschäftigten jetzt weiter darauf einzustellen, dass das alles nicht von Gewerkschaft und Betriebsräten alleine geregelt werden kann. Also dass man trotzdem weiter kämpferisch bleiben muss und dass wir wieder zu alter Stärke zurückfinden müssen. Weil wir haben natürlich auch eine Historie, die ist wirklich in den 70ern auch stark politisch gewesen. So, das ist eine Sozialisierung, aus der man eigentlich kommt und das ist halt nicht mehr gefördert worden. Irgendwann war das einfach tot und das fehlt komplett. Also so ein Bezug dazu zu verstehen, dass das eine mit dem anderen einhergehen muss und dass du nicht alles irgendwie mit Geld und Tarifverträgen lösen kannst, sondern dass du auch einen klaren Stand dazu haben musst, dass ein politischer Aspekt immer und überall hineinspielt und dass man sich Dinge eben auch manchmal wirklich erkämpfen muss und dafür muss man dann eben auch mal spezielle Wege gehen. Ja, das ist von der Situation her nicht einfach zu lösen, aber passt hier heute, glaube ich, ganz gut rein. Und ich bin auch sehr gespannt, wie der Kollege Markus aus Piräus hier jetzt noch ein bisschen was zu beitragen kann, weil Markus hat die Folgen der Privatisierung schon hinter sich und wir stehen noch kurz davor. Von daher danke ich euch. Hallo Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich entschuldigen, weil ich im Moment, also Markus und ich in der Palmer Kongress sind und ich bin dabei von dem Auto mit euch zu reden. Deswegen ist ein bisschen vielleicht die Qualität ein bisschen schlecht. Aber werden wir hingehen. Also ich bin stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft von Hafen in Piräus, also da, wo der Costco-Teil, also der Costco-Teil der Hafen ist. Ich werde heute ein bisschen erzählen, was ist die Historie unserer Gewerkschaft, was haben wir, wie ist das gegründet, wie ist das zustande gekommen und wie waren unsere Kämpfe, wie haben sich entwickelt, genau, und welche Zustände befinden uns im Moment. Unsere Gewerkschaft wurde im 2014 gegründet, als wir unseren ersten Streik entschieden haben. Also wir haben entschieden, unseren ersten Streik zu machen. Also unter sehr schlechten Bedingungen haben wir das geschafft. Also schlechte Bedingungen heißt 16 Stunden arbeiten. Keine Arbeitsschutzbedingungen, kein Arbeitarzt dabei, also sehr schlechte Bedingungen. Mit der Begründung unserer Gewerkschaften haben wir geschafft, all diesen schlechten Arbeitsbedingungen zu verbessern und wir haben auch geschafft, unsere Einkommen zu erhöhen, also durch Tarifverträge. Also mit dem Lauf der Zeit, die Gewerkschaft hat sich wurde größer und größer, indem mehrere Kolleginnen und Kollegen angetreten haben. Und dadurch haben wir auch mehrere Errungenschaften geschafft. Also die Arbeitnehmerseite hat immer versucht, unsere Kämpfe mit sehr, sehr schlechten und schlechten Art und Weise unsere Arbeitskämpfe zu verhindern. Aber unser einziges Schild war die Einheit unserer Kollegen. Also am meisten, wir haben die Kollegen dazu gebracht, dass wir Kämpfe machen und Demos und Demonstrationen und Aktionen für alle möglichen Probleme der Kollegen. Und das hat uns jedes Mal Gewinne gebracht. Also wir haben immer was geschafft. Also eine große Station unserer Kämpfe war im 2018, wo wir einen dreitägigen Streik gemacht haben, wobei wir geschafft haben, unser Beruf wurde von dem Arbeitsministerium erkannt als schwerer Beruf. Und damit ist auch erkannt mehr Einkommen, also Zuschläge, weil das ein schwerer Beruf. Also ich weiß, wie bitte? Er ist ein erkannter Beruf, aber für schwere Berufe, man bekommt noch mehr Zuschläge. Also ich weiß nicht den Begriff genau. Wie bitte? Schwerarbeit. Genau das. Also. Natürlich auch die Arbeitnehmerseite mit der Regierung zusammen haben Zusammenarbeit und haben verschiedene Tricks, also verschiedene Art und Weise gefunden, wie man wie diese Erkennung nicht in Praxis kommt. Genau, und jetzt noch vor ein paar Tagen, der Arbeitsgericht hat zugegeben, dass dieser Beruf schwer wie sagt man nochmal? Schwerarbeit ist und damit rückwirkend von 2012 muss das entsprechend bezahlt werden. Also noch eine große Station in unseren Kämpfen war damals, als unser Kollege Janis Daklis verloren haben, war tot während der Arbeitszeit durch einen Unfall. Als dieser Unfall gekommen ist, also haben wir sofort gestreikt und zwar für 7 Tage lang. Und das haben viele Solidarität gegeben, also natürlich auch von den Kollegen, aber auch von den anderen Gewerkschaften und von den Kollegen in Piräus. Also noch ein paar Tage nach diesem tödlichen Unfall, wir haben noch einen Unfall von Takis Petas, also unser Kollege, und wir haben nochmal gestreikt. Und ja. Und das hat zur Folge, mit diesen Streiks haben wir erreicht, dass wir unseren ersten Tarifvertrag unterschrieben haben. Aber wir haben auch ein Komitee gebunden, also das ist auch vorgesehen vor dem Gesetz, für den Gesundheitsmaßnahmen und Sicherheitsmaßnahmen, wo auch Arbeitnehmer da ist, auch Arbeitsarzt und das alle prüfen, ob das tatsächlich so ist. Ne? Genau. Auch jetzt, wir sind unterwegs auf den neuen Streik, bei neuen Streiks, für den neuen Tarifvertrag, bis auch die Arbeitnehmerseite kommt und mit uns verhandelt. Also die COSCO. Also eine große Station war auch für uns und wir sind auch stolz darauf, das sind vor ein paar Tagen Hafenarbeiter, also Mitglieder unserer Gewerkschaft, aber auch andere Kollegen von Piräus, wir haben geblockt einen Container mit Emotion, das war für Israel, damit das in den Krieg geht. Also wir haben uns genauer gesagt, wir haben nicht und haben wir auch entschieden, wir werden nicht erlauben, dass von der Hafenbüros rausgeht, also Kriegsladung gehen, wo in Kriegsgebiete gehen und genauer für diesen Stadt, also wo er tötet und Genozide macht. Warum wollen wir das nicht nur aus Solidarität, sondern auch, weil das eine praktische Folge hat? Wenn das erlauben würde, dann würde das Hafenbüro ein Ziel von Gegenmaßnahmen sein. Und daher mit diesen Aktionen wir machen klar, wir wollen nicht Teil dieses Kriegs sein und wir vermeiden auch Gegenmaßnahmen, die möglicherweise zu uns kommen. Genau, und das ist ein sehr genaues Beispiel, wie wir meinen, dass nur die Völker oder die Arbeiter und Arbeiterinnen die selber schützen können und Interesse voranbringen. Aber nur die Völker vor. Also ich will unsere klare Solidarität euch heute von Hafen Piräus zeigen und sagen, dass wir sind solidarisch mit euren Kämpfen gegen die Privatisierung des Hafen. Die Solidarität ist unsere große Waffe, also die Waffen und das Wissen der Arbeit, also das Wissen der Gewerkschaften international, und das haben wir auch selber erlebt. Während unserer Kämpfe, wo die Kollegen aus dem ganzen Piräus-Gebiet uns gegenüber solidarisch waren. Ich möchte mich beschuldigen für die schlechte Qualität, aber unter diesen Bedingungen ist die beste Möglichkeit. Tut mir leid. Sehr gerne könnt ihr was fragen. Also ich stelle euch zur Verfügung. Ich hatte Gelegenheit, den Kollegen schon mal zu hören. Und da hat er noch ein bisschen was dazu gesagt, wie sie ihre Streiks organisieren, dass sie Versammlungen machen, dass alle Mitglieder einbezogen werden. Vielleicht kann er noch 2, 3 Sätze dazu sagen, wie sie diese Kampfmaßnahmen vorbereiten und dann auch durchführen. Das finde ich spannend. Also die erste Maßnahme, das wir machen, als der Vorstand der Gewerkschaft und alle aktive Gewerkschaftler, ist, dass wir 1:1 gehen und mit jedem Mitglied oder jedem Mitarbeiter oder Kollegen reden. Also wir lassen das nicht spontan werden, sondern wir organisieren das genau. Also wer spricht wer an und wer organisiert was. Also wenn diese Austauschrunde vorbei ist oder fertig, dann machen wir eine Vollversammlung, alle Mitglieder, da gehen, also beim Hafen, wo da jedes Mitglied da reden kann und die Meinung äußern kann. Genau, und bei der Vollversammlung, alle stimmen gegen oder für den Streik. Also der Streik wird bei der Vollversammlung entschieden und dann bei der Vollversammlung werden die Streikposten organisiert und abgestimmt, wer in welche Schicht die Streikposten organisiert und macht. Also in den letzten 10 Jahren, jetzt mal, dass wir gestreikt haben, das Hafen hat nie funktioniert. Also alles war still. Also vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, wir werden uns persönlich kennenlernen vor Ort und wir erwarten auch einen Besuch von euch. Und wir sind der Meinung, unsere Kämpfe werden unsere Leben bestimmt verbessern. Vielen Dank. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung.